Gregorius hat Abt und Kloster verlassen, bezwungen von seinem rauschhaft ihn in die Welt drängenden Ritterblut, und er trifft auf eine belagerte Stadt. Eine Herzogin alleine wird belagert von einem römischen Herzog. Natürlich besiegt er diesen Gegner und er heiratet nun als Sieger die von ihm erlöste Frau, heiratet seine eigene Mutter, bewährt sich als Landesherr und sie leben nun im Scheinglück. Von unserem Gott erbat er für seine beiden Eltern Huld und wusste nicht, welch schwere Schuld auf seinem eigenen Nacken lag, dass er also durch den Inzest selber teilhaftig der Sünde nun mit seiner eigenen Mutter wiederum Sünde verübte. Mit seiner Mutter übte, womit er Gott betrübte. Betrübte ist vielleicht ein bisschen zu sanft ausgedrückt. Und nun kommt die furchtbare Szene der Anagnorisis, das heißt der Erkennung, und daraus folgend erneute Trennung. 2295. Nun war bei Hofe eine Magd, gar schlau und listig, wie man sagt, die merkte seiner Klage Grund, wie ich euch jetzt so mache kund. Die mußte besorgen, das Gemach darin versteckt die Tafel lag. Er hat erwählt für seine Klage bestimmte Zeit an jedem Tage, die er auch nimmermehr vergaß. Die kluge Jungfrau merkte das, wenn sie den Herrn ließ darinnen, dass er wohl kam mit frohen Sinnen, stets aber als betrübter Mann mit roten Augen schied hindann. Nun ging der jungen Magd Begehr darauf im Herzen immer mehr, wie sie den rechten Grund erfahre, warum so kläglich er gebare. Drum schlich sie einst mit leisem Tritte ihm nach, als er nach seiner Sitte in seine Kemenate ging. Die Zofe folgte ihm gar flink. Da barg sie sich, bis dass sie wohl sein Klagen sah, so jammervoll, und er in seiner Tafel las, wie stets sein Brauch gewesen das. Und als er lange das gepflegt, mit Flehen und Weinen tief bewegt, da trocknete er die Augen beid und meinte, seine Heimlichkeit vor aller Welt so zu bewahren. So hat die Zofe es erfahren, gar leicht das Mädchen auch entdeckte, wohin die Tafel er versteckte. Als seine Klag ein Ende nahm, das Mädchen gar geschwinde kam zu seiner Herrin hin und sprach: »Herrin, was ist das für Ungemach, das meinem Herrn bringet Leid, dass ihr mit ihm nicht traurig seid?« Die Herrin sprach: »Was meinst du doch? Er schied ja doch soeben noch von mir gar frohen Sinnes hier. Was könnte ihm seit der Schied von mir geworden sein für eine Mähre, dass er drüber traurig wäre? Und macht ihm solche Kunde Sorgen? Gewiss hätt er's mir nicht verborgen. Kein Grund zum Weinen ist geschehen. Du hast dich sicher nur versehen.« »Nein, Herren, das ist nicht geschehen. Fürwahr, ich sah ihn heute stehen, als ihn der Jammer hielt umfangen, der selber mir ans Herz gegangen.« Jetzt die Herren: »Sieh, das war stets die Sitte dein, wodurch das arme Herze mein von je du trüb und traurig machtest, dass du nie gute Kunde brachtest. Die uralte Erfahrung, es liebt ja niemand den Boten übler Botschaft. Viel lieber doch du schweigen magst, als dass du mir nur Lügen sagst, die nichts als Schaden mir berichten. Frau, eine Lüge ist's mitnichten, ich selber ja nichts mehr beklage, als dass ich euch die Wahrheit sage. Ach, sieh, meinst du es wirklich so? Ja, meiner Treu, er ist nicht froh. Ich meint, ihr wüsstet's besser noch. Ja, Herren, was mag's bedeuten doch, dass er euch sorgsam hehlet das, wo er sonst nie verschwieg etwas? Doch, Herren, sei es, was es sei, ihm wohnet großer Kummer bei. Auch sonst habe ich das wahrgenommen. Drum bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ihn gar großer Kummer quält, den er noch keinem hat erzählt. Seitdem des Landes Herrschaft sein ist, ließ er noch keinen Tag es sein. Er ging an jedem Morgen alleine und verborgen nach seinem Zimmer, und es schien, als ob nur Freud erfüllte ihn. Jedoch, wie froh er auch gegangen, er kam doch stets von Gram umfangen zuletzt aus dem Gemach zurück. Heut hat gesehen sein Missgeschick ganz sonnenklar das Auge mein. Denn als er wieder ging hinein, ich mit ihm in das Zimmer schlich und hielt darin verborgen mich, bis ich sein ganzes Treiben sah. In großem Kummer stand er da, unmännlich klagen er beging und hatte da vor sich ein Ding, in dem geschrieben stand etwas. Als er das sah, als er das las, da schlug er seine Brust sich bang und nieder auf die Knie er sank, zur Erde sich niederbückend und auf gen Himmel blickend. Im Leben sah ich nimmermehr, dass einer heftiger weint als er. Dabei erkannt ich deutlich wohl, sein Herz sei Leides übervoll. Denn zweifeln kann ich nicht daran, bei einem so beherzten Mann, wenn der so heftig weint und klagt, wie euch das eben ich gesagt, so quält ihn schweres Ungemach. Die Herrin voller Kummer sprach: o weh, mein lieber Herr, was lastet nur auf ihm so schwer? Nicht weiß ich seines Kummers Grund. Er ist doch jung und ist gesund und reich an Gütern, reich an Gold. Auch bin ich immer da ihm hold und tu den Willen meinem Herrn und tue das von Herzen gern, weil er das wohl verdienen kann. Hat eine einen lieben Mann, so lass ich unbeneidet sie, da der weiß Gott geboren nie. Weh, unglückselgem Weibe mir! Bei Gott, mir wurde niemals hier ein Glück zuteil auf Erden und wird's auch niemals werden, als nur allein von seiner Tugend. Was mag ihn doch in seiner Jugend geschehen sein, dass er so muss klagen, wie ich jetzt und dich höre sagen? Nun steh mir bei mit deinem Rat. Da er es mir verschwiegen hat, wie seinen Kummer ich erfahre, damit ich mich vor Leid bewahre. Ich fürchte, er wird mir entrissen, wenn ich von ihm sein Leid will wissen. Das weiß ich wohl, wenn ihm das Herz sein Leid bedrängte oder Schmerz, der kundzutun, zu sagen ist, verhehlt er's mir zu keiner Frist. Ich bin ja nicht darauf beflissen, das wider seinen Willen zu wissen. Ich denke nur auf eine List, weil mir es Not zu wissen ist, ob seines Herzens Schmerz und Pein möcht also wohl beschaffen sein, dass ihm mein Beistand könnte nützen und ihn vor künftigem Leide schützen. Dass er mir je ein Ding verhehlte, ob's ihn beglückte oder quälte, das ist noch nie von ihm geschehen. Darum muß ich mich des Versehen vermuten, dass er es mir nicht gerne sagt. Nun rat ich euch, sprach drauf die Magd, wie seinen Gram ihr ganz erfahrt und seine Huld euch doch bewahrt. Die Stätte, wo den Herrn ich fand, als er sein Leid beklagend stand, die merkte ich mir ganz genau und zeige sie euch, hohe Frau. Als er beendet seine Klagen und an die Brust sich oft geschlagen, da barg er das, was er vor sich gehalten, erst geflissentlich in einer Spalte in der Mauer. Die Stelle merkte ich genauer. Könnt ihr so lange warten noch, er will zum Jagen reiten doch, will ich den Ort euch anvertrauen. Dann könntet ihr mit Augen schauen, welch ein Geheimnis birgt die Schrift, welch Ungemach den Herrn trifft. Denn ohne Zweifel glaub ich das, es stehet in der Schrift etwas geschrieben von des Herrn Sorgen, die er so sorgsam uns verborgen. Als er nach seinem Brauch alsbald zur Jagd ritt in den grünen Wald, die Herren nach des Mägdleins Rat in schneller Eile also tat und ging, wo sie die Tafel fand. Da hat sie nur zu bald erkannt, dass es dieselbe Tafel wäre, von der ich euch erzählt, die Meere, die damals ihrem Kindelein sie legte in das Schiff hinein. Und als ihr daraus wurde klar, dass wieder sie versunken war in tiefen Wogenschlünden der schwersten Todessünden, da dünkt sie ganz unselig sich. Sie schlug die Brüste jämmerlich und raufte sich ihr schönes Haar. Es dünkte sie erschrecklich klar, dass sie zur Hölle wär geboren und dass beim Herrgott ganz verloren die schwere Buß und tiefe Reu, die sie im Herzen hegte, treu um ihre erste Missetat, die man euch schon gekündet hat. Weil Gott des Teufels Neid und Hass von Neuem zugelassen, dass er sie senkt zum zweiten Mal in schwerster Sünden Höllenqual. Der Freudensonne, die gelacht ihr hatte, hüllte sie in Nacht. Ich meine, dass der armen Herz gebrochen wär von schweren Schmerz, wenn nicht ein schwacher Hoffnungsschein gelindert ihres Herzens Pein. Ihr ganzer Trost hing noch daran, sie dachte, wenn zu meinem Mann die Tafel anders ward gebracht, als ich in meinem Sinn gedacht, wenn meinen lieben Sohn gesandt, Gott hat gesund an das Land, so ward von jenem, der ihn fand, die Tafel hier und das Gewand dem Herrn mein zum Kauf gegeben. In dieser Hoffnung will ich leben, bis richtig das erkundet ich. Schnell rief sie einen Boten sich und sandte diesen alsobald zu ihrem Herrn in den Wald. Eine rührend kindliche Vermutung, denn selbst wenn die Tafel nicht die ihres Herrn wäre, sondern wenn er sie sich gekauft hätte, dann wäre ja kein Grund, dass er vor ihr betete und weinte und sich die Haare raufte und Brust schlug. Der Bote eilte unverwandt, bis dass er seinen Herrn fand und bot ihm also seinen Gruß. »Mein Herr und Fürst Gregorius, wenn ihr wollt lebend schauen noch einmal eure Frauen, so eilet euch, dass ihr sie seht, sonst kommet ihr vielleicht zu spät. In großem Kummer sie mich sandte.« Des Boten dunkle Rede wandte Gregor die Lust zu Leide schnell. Er sprach, »Was redest du, Gesell, verließ in dieser Stunde doch sie ganz gesund, ich und fröhlich noch.« »Es hat sich, Herr, ich will's euch sagen, in dieser Stunde zugetragen.« Vom Walde sind sie unverweilt auf ihren Rossen heimgeeilt. Er strebte vorwärts ohne Rast, zu seinem Weib in banger Hast, bis er nach seinem Hause kam, wo seine Freud ein Ende nahm. Der Herr mußte schauen an seiner lieben Frauen gramreiche Augenweide, den Wangen war vor Leide die Rosenfarb entwichen, der schöne Glanz erblichen, die Herren fand er totenbleich. Auch ihm entwich die Freude gleich. Maßloser Jammer dorten war, denn niemals sah ein Augenpaar zwei Menschen, die sich mehr geliebt. Der gute Sünder sprach betrübt, »O Frau, was soll doch euer Klagen?« Sie konnt ihm kaum die Antwort sagen, der Seufzer Zahl die Sprache brach. O Frau, was soll doch euer Klagen? Das erinnert uns im Wortlaut, der heißt nämlich, was wird ü, liebe Frau Vermin, an Parzivals Frage vor dem leidenden Gralskönig, mit der er ihn erlöst. Öheim, was wird dir? Sie konnte ihm kaum die Antwort sagen. Der Seufzer Zahl die Sprache brach. Mit halben Worten sie nur sprach. Und nun kommt der Dialog, der das furchtbare Erkennen offenbart. O Herr, wohl darf ich traurig sein. Was quält euch, liebe Herren mein? O Herr, das ist so schwer zu tragen, dass ich's bei Gott will stets beklagen, dass auf die Welt ich jemals kam. Denn alles Glücke ist mir Gram. Verfluchet ward die Stunde von unseres Gottes Munde, in der zur Welt geboren ich. Unglück verschwor sich wider mich und hält nun treulich seinen Eid, denn tausendfaches Herzeleid ist mir um eine Lust geschehen. O Herr, ihr müsset mir gestehen, von wannen ihr geboren seid. Ach, eher schon wär es gewesen Zeit, dass ich an euch die Frage tät. Ich fürchte, nun kommt sie zu spät. Jetzt ein retardierendes Moment. Er versteht natürlich noch nicht. Ich weiß es, Frau, um was ihr klagt. Es hat euch irgendwer gesagt, dass ich nicht sei ein Edelmann. Ein ungeboren Mann, heißt es im mittelhochdeutschen Urtext. Das ist ein Rechtsterminus, einer ohne Herkunft. Wüsst ich, wer euch das Leid getan, dass er euch dieses hinterbracht, nicht wollt ich rasten Tag und Nacht, bis dass er dafür litt den Tod. Erberge sich, es ist ihm Not. Er log, von wem die Kunde auch kam. Also, das ist natürlich ein bisschen brutal. Immer noch, Sie hören es, wir hören es, ist er von einem Geist erfüllt, der durchaus hoffärtig ist, von dem Geist der Superbia. Bis dass er dafür litt den Tod, er berge sich, es ist ihm Not, er log, von wem die Kunde auch kam. Ich bin aus herzoglichem Stamm geboren, frei und adelig, drum höret ohne Zorn auf mich und lasst uns davon schweigen nun, darf euch nicht mehr zu wissen tun. Und damit hat er ja schon einen Teil des furchtbaren Geheimnisses enthüllt, wenn er sagt, aus herzoglichem Stamm. Darauf die Frau ihm Antwort gab, die red ich nicht vernommen hab. Also um diesen Fall ging es nicht. Fürwahr, ich sehe jenen Mann nie wieder frohen Auges an, der von euch etwas sagte, was Herr euch missbehagte. Nicht gute Antwort fänd er hier. Nein, Herr, ich fürchte, dass ihr mir seid an Geburt nur allzu nah. Nicht also ein ungeboren Mann, nicht also kein Edelmann, sondern im Gegenteil. Seid an Geburt nur allzu nah. Die Tafel zeigte sie ihm da und sprach zu ihm, »Seid ihr der Mann, nehmt allen Zweifel mir hindann, von dem dies hier geschrieben ist, dann hat des Teufels Rat und List uns zwein vernichtet Seel und Leib. Bin eure Mutter und euer Weib.« Furchtbare, harte Fügung, beharrt man, »Ich bin über Mutter und über Wieb.« Und diese furchtbare Erkennungsszene wollen wir jetzt in der Fassung des Erwählten, in der Fassung von Thomas Mann, lesen. Gregors flehte sie, so nenne ich dich jedenfalls, aber du nenne mich nicht. Gregors, Geliebter, sage mir doch, dass ihr zwei seid und verschieden, der Mann der Tafel und du, nicht wahr? Ein anderer gab dir das Stück, nicht dir ward es beschrieben, und sei es Lüge, sage mir das. Nein, Frau, der Lüge genug, mein ist das Vermächtnis, ein frommer Mann, der mich aufzog, verwahrte es mir, bis ich groß war. Das Kind, dem es beilag, bin ich. Gregors, so sind wir verloren. So ist unser Ort die unterste Hölle. Gregors, wenn du die Wahrheit sprichst, statt mir gnädig zu lügen, so ist kein Unterschied zwischen meinem Ehegemahl und dem Kinde, außer das Kind ist nun ein Mann. Gregors, ich schrieb dem Kinde, die Tafel. Das entspricht dem, ich bin über Murter und über Wieb. Weiter nun in Hartmanns Text 2605. Nun bring ich allen Kunde dar, wie da dem guten Sünder war. Gewaltig Leid ihn übermannte und seinen Zorn zu Gott erwandte. Immer noch also hoffärtig. Er richtet seinen Zorn gegen Gott. Reue vielleicht, aber ohne Bußvorsatz. Stattdessen aber so etwas wie Desperatio, die Sünde, die schlechthin mit Judas verbunden ist, als er seinen Verrat erkannte, die Desperatio, und seinen Zorn zu Gott erwandte. Er sprach, Gott bat ich fort und fort, dass er mich brächt an einen Ort, wo mir das Heil geschähe, das ich mit Freuden sehe, noch meine liebe Mutter. Du reicher Gott, du guter, das hast du anders mir gewährt, als ich von deiner Huld begehrt. Furchtbare Ironie. Ich wünschte das in meinem Sinne, damit ich Freud und Heil gewinne. Nun hab ich sie gesehen so, dass ich nie wieder werde froh, da ich sie besser nie geschaut hätte, als dass ich ihr ward so vertraut. Und nun also Judas fürs Mittelalter Inbild der Desperatio, Antitypus des Gregorius. Ich weiß, dass Judas nimmer da, ob seiner Tat reumüt'ger war, da er sich hing vor Leide, als die Unselgen beide, da er sich hängte, sollten wir besser sagen, nicht wahr? Auch König David nicht mehr klagte als diese zwei da, da man ihm sagte, die trauervolle Mähre, dass ihm erschlagen wäre der König Saul und Jonathan. Und dass dem Tod auch nicht entrann, sein Absalon, der schönste Mann, den je ein Weib zum Sohn gewann. Also nach Judas, also nach dem Neuen Testament, werden nun Fälle von größter Tristitia, größter Traurigkeit aus dem Alten Testament aufgezählt, nämlich die Klage König Davids, als er von Saul und Jonathan und Absalon hört und deren Tod. Wer ihren Jammer und ihr Klagen bis an das Ende wollte sagen, der müsste gewandter sein als ich. Es wär unmöglich, dünket mich, dass euch von einem Munde je käm die ganze Kunde. Also wieder die rhetorische Unfähigkeitsbeteuerung, die wir schon kennen. Die beiden hätten dieser Not gar leicht und lind gedünkt der Tod. Sie hätten ihn, wär er gekommen, mit offenen Armen aufgenommen. Gleich schweres Leid und Ungemach, den beiden furchtbar lastend lag auf ihrer Seel und ihrem Leib. Vernahm wohl jemals Mann und Weib von allso schwerem Missgeschick, bei dem so jeder Sonnenblick des Trostes mußt entbehret sein? Die Seele bangt in Höllenpein. Doch war der Leib den beiden bekümmert um der Seele Scheiden. Es hat geschaffen Gottes Kraft die traurige Genossenschaft der Seele mit dem Leibe, dass sie beisammen bleibe. Denn was nur wohl dem Leibe tut, das ist der Seele niemals gut. Doch was allein die Seele lässt gedeihen, das schafft dem Leibe Schmerz und Pein. Nun litten Leib und Seele Not. Das war für sie zwiefacher Tod. Die Frau in großem Jammer sprach, als sie dem Jammer dachte nach, O weh, ich fluchbeladen Weib! Es quälet mancher seinen Leib, damit die Seele werde froh, und dem gelingt es auch also. Und mancher Mann und manches Weib gibt hin die Seele um den Leib und lebt auf dieser Welt doch wohl. Von meinem Leibe kann und soll ich aber nimmermehr gestehen, dass ihm je wäre Gutes geschehen. Ist nun die Seele dennoch verloren, so hat mich Gottes Zorn erkoren. Heiß ist er mir herabgefallen, auf mich der Zorn, wie den verfluchten Seelen allen. mich wundert, nach der Missetat, durch die mein Leib gefrevelt hat, dass mich die Erde noch mag tragen, mein Sohn und Mann. Ihr sollt mir sagen, ihr laset vielen Büchern doch. Sie hat mitbekommen, dass er eine hochgelehrte Klosterbildung hat. Ihr laset vielen Büchern doch. Gibt es nicht eine Buße noch für also schwere Missetat? Doch gibt's dagegen keinen Rat, wie bange Ahnung lehret mich und bin zur Höll erkoren ich. Wie kann ich das verdienen noch, dass sie ein wenig sanfter doch mir werde als manch anderer Leben, die auch der Hölle sind ergeben? O Mutter, sprach Gregorius, also man nimmer reden muß, denn unser Herrgott es verbot. Verzweifelt nicht an unserm Gott, ihr sollet noch gar wohl genesen, denn einen Trost hab ich gelesen, dass alle Missetaten man durch wahre Reue büßen kann. Also, das entspricht der Buß- und Reulehre der mittelalterlichen Theologie. Vera Penitentia, wahre Reue und wahre Buße, Contritio Cordis, Zerknirschung des Herzens, können zur Entsühnung beitragen. Sei eure Seele noch so krank, wenn Herzensreu euch einmal zwang, dass euch die Augen wurden nass, seid ihr gerettet, glaubet das. Bleibt hier in eurem Lande. An Speisen und Gewande lasst euren Leib nur Mangel leiden und wollet Lust und Ruhe meiden. Doch sollet ihr's nicht also halten, als ob ihr dessen wolltet walten zu irdschem Ruhm und irdscher Ehr. Nein, nur damit ihr desto eher durch Guttun euch zu Gotte findet. Sorgt, dass euer Sinn mehr Schmerz empfindet, der gutes Leben wählen kann und es nun geben muss daran, als wenn es jemand sonst entbehrt, dem gutes Leben nie gewährt. Ihr seid ein schuldbeladen Weib. Das lasset büßen euren Leib, indem ihr stets ihn müht und plagt, so daß ihr immer ihm versagt, wonach am meisten er begehrt. Dann habt ihr ihn, so lang er wehrt, stets in der Reue festen Banden. So hat es schon einmal der Wiese geraten, als das inzestuöse Geschwisterpaar sich ihm zu Füßen warf und um Hilfe bat. Also, Entbehrung ist schwerer für den, der gutes Leben gewöhnt ist. Nun aber seid ihr ein schuldbeladen Weib. Das lasset büßen euren Leib, indem ihr stets ihn müht und plagt, so daß ihr immer ihm versagt, wonach am meisten er begehrt. Den Ertrag aus all euren Landen, den teilet mit den Armen. So müsst ihr Gott erbarmen. Beschenket auch von eurem Eigen, wie euch die Weisen werden zeigen, die Klöster reichlich, das ist gut und mildert Gottes Zornesmut, den wir so heftig mussten kränken. Auch ich will mich in Buße senken. O Herren, liebe Mutter mein, dies soll die letzte Rede sein, die an euer Ohr von mir kann dringen. Wir wollen beide danach ringen, dass Gott uns beide noch zugleich dereinst nimmt auf in seinem Reich.